Lektion 15 A2b Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus gegebenem Anlass würde ich heute gerne ein paar Worte zum Thema sichere Medikamentengabe verlieren. Den meisten von Ihnen dürfte bekannt sein, dass wir neulich auf Station 3 einen Fall hatten, bei dem es zur Verwechslung von Medikamenten gekommen ist, weil die Patienten ähnliche Familiennamen hatten. Zum Glück wurde das aber noch vor Verabreichung bekannt.